Mein ganzes Hoffen ruht allein auf Christi Blut und Kreuzespein. Ob jede andere Stütze bricht, der ewige Fels betrügt mich nicht. Christus, der Fels, allein bestand, wer anders baut, der baut aus Sand. Wer anders baut, der baut aus Sand. Umgibt mich Zweifel dann und wann, doch seine Treu nicht ändern kann. Ob Sturm das Herz mir presst, der Fels hält meinen Anker fest. Christus, der Fels, allein stand, wer anders baut, der baut aus Sand. Wer anders baut, der baut aus Sand. Sein Wort, sein Bund, sein teures Blut bewahren mich trotz jeder Flut. Auf Christus bau ich ganz allein, wer sollte so nicht glücklich sein? Christus, der Fels, allein herstand, wer anders baut, der baut auf Sand. Wer anders baut, der baut auf Sand. Kommt zum Gerichte Gottes Sohn und weckt die Welt Posaunenton. Dann sei des Herrn Gerechtigkeit allein mein Schmuck und Ehrenkleid. Christus, der Fels, allein herstand, wer anders baut, der baut auf Sand. Wer anders baut, der baut auf Sand.